jetzt viel Spaß mit dem Blogcast bei blog.juber.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des blog.juber.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Ich trinke mal einen Schluck. Prost. Oh. Und wir sind nicht allein. Und wir haben Besuch hier. Zuschauer, macht doch mal Lärm. Hey! Ja! Ja. Gut, das war's an Lärm. Suchling, vier begeisterte. Mehr Lärm wollen wir heute nicht hören. Genau. Ja. Hier schläft schon ein Plank. Ja, und außerdem stört das nur den Sendebetrieb. Genau. So, damit wisst ihr auch, wo wir sind. Wir sind. Bei René. Mal wieder bei mir. Genau. Machen wir es jetzt mal abwechselnd eigentlich? Weiß ich nicht. Wir waren ja heute schon woanders. Wie? Ach, das stimmt. Und ja. Gut, dass es anspricht. Ja? Wir sind in zwei Wochen wieder dort. Ja, ich will. Ach so, wieso wir? Wir haben in zwei Wochen einen Termin bei Yvonne. Ach so. Aufzeichnung, Podcast-Aufzeichnung. Echt? Da weiß ich noch nichts von. Habe ich dir noch nicht gesagt? Irgendwas hast du mal erwähnt. Und warum fahren wir hin? Weiß ich nicht. Weil Yvonne von dem CSI-Abend berichtet. Ach so, der war ja jetzt. Ende Juni ist der. Ja, Prost nochmal. Genau, Prost. Genau, und ja. Ja, wenn wir dann wieder. Und Yvonne ist auch heiß darauf, in der Black Story Podcast bei uns aufzuzeichnen. Aha, sehr schön. Ich glaube, wir haben unseren Praktikanten gefunden. Ja. Obwohl Rudi auch ganz doll mit dem Rennen ist, was das Praktikanten, die Praktikantenstelle angeht. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Rudi wird immer anhänglicher. Die letzten Wochen war immer Rudi dabei. Ja. Und er mag mich auch noch trotzdem. Als ob du den gerade kennengelernt hast, irgendwie vor ein paar Wochen. Ich versuche ihn auch loszuwerden mit körperlich harter Arbeit. Körperlich hartem Training. Ja, aber. Denn ihr wart heute wieder trainieren. Genau. Und danach haben wir uns gestärkt. Wir haben die masochistische Ader in uns entdeckt und. Heute war ganz schlecht. Also Rudi war heute richtig angepisst, muss man einfach mal sagen. Du, deine. Ich habe meine. Ich sehe deinen Fetisch aus. Ja, Rudi lebt meinen Fetisch mit. Heute wurde gerannt, bis zum geht nicht mehr. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer. Auf jeden Fall zeitlich haben wir uns extrem verbessert. Ja. Rudi hat durchgehalten diesmal. Das ist gemein, ne? Wenn man einmal verkackt, dann ist man irgendwie gebrannt. Und er hat heute auf die Zigaretten verzichtet. Und richtig, ich hatte so zum Spaß gesagt, er soll keine Zigaretten zum Training mitbringen. Und er hat das hat er nicht als Spaß gedeutet. Ja, so wie du meine ernsten Sachen immer nicht verstehst. Ja, dann denk mal drüber nach. Ja, ich habe dich vermisst mit der Videokamera. Ja. Heute. Ich war heute gar nicht da. Na, beim Duschen. Hatte heute familiäre Verpflichtungen. Da kann ich dir mal was erzählen. Wir sind ja vorhin. Vorhin waren wir ja noch bei Rudi zu Hause. Na, jetzt bin ich gespannt, das habe ich ja verpasst. Da gab es lecker Kartoffelsuppe, das muss man hier an der Stelle mal loben. Ja. Und. Habe ich vor dem Training vorbereitet. Nein. Gerührt. Deswegen war der Arm schon so dick. Genau. Ja. Und René hatte mir vorher auch erzählt, immer, dass ihr nach dem Training natürlich duscht. Ja, zusammen. Ja, und ich habe aus dem Badezimmer Stimmen gehört. Da dachte ich, René und Rudi duschen wirklich zusammen. Echt? Ach, du hast da nicht mitgekriegt? Hat Rudi nicht Hallo gesagt, als er. Nein, der war ja im Bad. Ach, du bist ja später gekommen. Ja, ach, hallo. Ja. Genau. Und da habe ich mich gewundert, dass du auf einmal anders bist. Hast du gedacht, das war ein Scherz oder was? Ja. Natürlich duschen wir zusammen. Okay. Ja, Männerfreundschaft halt. Und, ja. Das ist, was uns verbindet. Wir waschen uns auch gegenseitig. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Vom Kopf bis Fuß. Okay, ja. Hast du denn, was war denn so die letzten beiden Wochen los hier bei dir? Die letzten beiden Wochen? Du weißt, da ist ein neues Schmuckstück um deinen Finger. Ja, genau. Der Ring hat, Ringlein, du musst wandern. Von der einen dann zur anderen. Jetzt habe ich so verstanden. Ach so. Ja. Ja, du warst ja auch da gewesen. Wir haben ja geheiratet. Ja. Du und ich nicht, aber ich und du. Genau. Ja. Und hat Spaß gemacht. Also, hat Spaß gemacht? Gut, das gerade normal machen, ne? Nee, könntest du jederzeit wieder machen. Nein. Nee, war ja. Wollen wir mal nicht hoffen. Also, Wetter war ja nicht so doll. Aber davon haben wir uns ja nicht stören lassen. Ja, wir haben es gut abgepasst. Ich denke mal, das ist ja dieselbe Location gewesen, wo wir die Party mal machen. Ja. Und, also die Blogleser oder die zumindest bei der Party dabei waren, wissen ja, wie groß das Grundstück ist. Ja. Ne? Und ich glaube, das hätte sich ganz schön verlaufen. Du hast ja mitgekriegt, da war ein straffes Programm geplant. Ich habe im Nachhinein erfahren, alle 20 Minuten war eine Aktion. Ich fand es gut, dass es wirklich auch am Abend dann noch immer war. Ja. Also war natürlich schade für die früher gehen wollten oder mussten. Mhm. Aber gut. Ich habe ein bisschen was verpasst, das stimmt, ja. Wie lange warst du eigentlich da? Das weißt du gar nicht mehr, ne? Doch, natürlich, ich habe dich zum Auto über. Bis 4.50 Uhr. Echt, das wäre auf keinen Fall sein. Ja. Was? Nein, bis eigentlich. Stefan wollte. Achso, ich wollte gerade sagen. Ja, du warst schon so besoffen. Nee, ich war überhaupt nicht betrunken. Also ich muss sagen, Wir hatten ja... Masse. Wie viel Liter Alkohol hatten wir? 200? Nee, wir hatten mehr Alkohol als nicht-alkoholische Getränke. Hast du gesehen, wann man das gemacht hat? Wir hatten bestimmt über 200 Liter alkoholische Getränke und hatten schon gedacht, das reicht nicht. Aber ich glaube, es ist nicht so viel... Also es ist viel übrig geblieben, es ist nicht so viel weggegangen. Waren die Leute, also die Leute haben sich nicht besoffen. Ja, naja, das fand ich natürlich sehr gut. Und war auch nicht die Gesellschaft dazu. Ich habe, glaube ich, auch nur zwei Gläser Wein getrunken und dann durch die Aktion ständig kommst du auch gar nicht weiter. Wobei Flüssigkeit ja wichtig ist an so einem langen Tag. Ja. Ja, dann hast du ja um eins gar nicht, aber um eins, dann hast du ja gar nicht mitbekommen, wie wir, das hat ja keiner mitbekommen, wie wir unser Zimmer betreten haben. Aber vielleicht weißt du es vom Hören sagen, dass es voll war mit Luftballons. Ach so. Rudi hatte seinen Sprinter vollgeladen mit 500 Luftballons. Ah, cool. Ja, und hat die dann alle bei euch da abgeladen? Ins Zimmer rein. Ja, schön. Und das ist natürlich, sagen wir so, wenn wir das Zimmer Licht gehabt hätten. Das Licht ging auch nicht im Zimmer wahrscheinlich. Doch, doch. Das war, okay. Außerdem war es ja schon hell. War ja schon hell gewesen. Ja, die Nächte sind ja sehr kurz und gar nicht richtig dunkel im Moment. Ja. Nee, und es ist wohl, es war wohl so, er hat sich vorher andere Zimmer angeguckt dort in der Location und die sind kleiner. Ja. Und wären da die 500 Luftballons drin gewesen, dann hätten wir eine anstrengende Nacht gehabt. So braucht man Gott sei Dank nur die Luftballons beiseite schieben. Ach so, ja. So hättest du aus dem Zimmer werfen. Ja, ja, leider, sage ich dazu nur, weil ihr das größte Zimmer hattet. Ja, ein schönes. Wie viel Quadratmeter hattest du mal gehabt? Bestimmt. Gerechnet hatten wir mit irgendwas bei 10 Quadratmetern, damit ihr hüft hoch, Minimum mit Luftballons voll. Das hat bestimmt 30, ja, bestimmt. Ja. Das war die Hochzeitssuite im Bootshaus. Sozusagen, ja. Ja, aber ja, war ein schöner Tag gewesen. Ja, passend. Ich weiß ja auch, ich habe ja auch schon eine tolle Idee. Ich kann sie leider nicht verraten. Weil die nächsten, die heiraten werden. Ja. Die erzähle ich dir. Die erzähle ich dir dann aber mal in einer Folge, die Rudi nicht hört. Nee, die muss ich dir quasi off air. Wir verraten ja nicht, wo man die hören kann. Ja. Weil der Podcast-Lieferant für Rudi war ich ja gewesen. Ach so. Ich mache das auch gern für andere Leute. Also wenn jemand den Podcast geliefert haben möchte. Sich nicht runterladen möchte, einfach Bescheid sagen. Ah, okay. Gut. Ah, passend zu eurer Hochzeit haben wir ja noch ein Feedback auf unserer Mailbox gehabt. Ja, na dann immer her damit. Genau, das dürft ihr euch jetzt mal anhören. Und zwar war das Marco und Anja, ne? Lieber René, zur Ausstrahlung dieser Sendung bist du oder seid ihr nun schon 2 Wochen verheiratet. Wir durften an einer wunderschönen Trauung und Feier teilhaben und haben unsere Wünsche ja auch schon übermittelt. Da wir aber wissen, wie sehr euch der Blockcast am Herzen liegt, auch auf diesem Weg noch einmal alles Gute zur Hochzeit von Anja und Marco. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Marco war ja persönlich auch da. Anja natürlich auch. Anja auch, ja. Das aber ist, Anja hat sich nicht getraut, die war schüchtern jetzt hier. Ja, auf dem nette Geste. Dankeschön. Ja. Und von Marco, das Geschenk ist ja auch im Internet zu bewundern. Genau. Das Klavier, das Klavier. Dieses, ein Klavier, ist es ein Klavier? Ja. Die Kohle haben wir hier, ja. Ja. Oder meinst du die Kohle? Die haben wir auch hier. Ihr habt dann euren Safe. Ja. Ja, genau. Ein Papierklavier. Papierklavier. Ja. Schön. Sehr schön. Hat er sehr lange dran gesessen. Aber das kann man in dem Beitrag alles nachlesen. Genau. Der wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Aber ich sehe es hier gerade in meinem Blickwinkel. Es sieht auch in echt sehr wertvoll aus. Hast du es an dem Abend nicht gesehen? Nein, nicht wirklich. Ja. Ja, was gibt es sonst noch Neues, Stefan? Ja. Was gibt es bei dir Neues? Du warst, wir haben Störgeräusche, glaube ich. Du warst feiern und hast mich nicht eingeladen, habe ich gehört. Ja, richtig. Bin empört. Mit ehemaligen Arbeitskollegen. Ja, die wollten dich nicht. Du kannst dann jetzt aufstehen und den Weg nach Hause kennst du. Die hattest du ja auch nicht zur Hochzeit eigentlich. Dein Auto habe ich übrigens schon abschleppen lassen. Ja. Nein, keine Angst. Ich denke mal, das werden wir mal nachholen. Ja. Auf jeden Fall soll ich dich schön grüßen von allen. Das ist schön. Und ja, dann passt es doch. Haben wir noch mal was Leute interessieren könnte, die uns jetzt nicht persönlich kennen? Mm. Du hast noch einen Zettel voll. Ja, also ich habe hier ein Stichwort. Wir hatten ja schon einiges, Was ist hier, Japaner veröffentlicht Insektenkochbuch? Ja, das ist schon etwas her, diese Meldung. Aber es fand ich interessant, deshalb habe ich mir den mal aufgeschrieben. Ja, gibt es dazu noch mehr? Was verstehst du unter einem Insektenkochbuch? Na hier, da gibt es doch diese Lutscher an den Tankstellen. Irgendwie damals 5 Mark hast du einen Lutscher gehabt, da war dann ein Insektum drin. Ach so. Nein, das und Insektenkochbuch ist da bestimmt hier Heuschrecken paniert mit... Ja, zum Beispiel Hausgrillenpizza, ja. Insektensushi oder Spinnenbein. Das ist doch lecker. Ja, davon bist du doch nicht satt. Genau. Und, aber warte mal, wo du schon mal Kochbuch bist. Rudis Schwester ist ja Köchin. Aha. Und die wollte auch ein Kochbuch machen. Die kenne ich noch. Und da habe ich halt einen guten Tipp vielleicht. Ist ja immer, wenn du ein Buch selber machen willst, ist ja sehr kostenintensiv, du musst einen Verlag suchen und so weiter und so fort. Da gibt es Book on Demand, wäre eine Möglichkeit. Aber es ist auch noch relativ teuer, aber du kommst weiter, als wenn du es über einen Verlag machst. Oder, das ist, glaube ich, die Lösung, wie Rudis Schwester es gemacht hat, im Fotobuch zu machen. Die Fotobücher kann man ja dann halt auch mit Text versehen. Ne? Und ich glaube, das ist preislich für Einzelstücke sehr gut im Rahmen. Also wenn jemand irgendwie das Bedürfnis hat, ein Buch zu veröffentlichen, ist das eine sehr gute Möglichkeit, halt ein Fotobuch. Setzt du dir in einem Grafikprogramm halt so zusammen die Seiten. Ja, aber es macht enorm Arbeit. Ja, wir hatten das, glaube ich, auch einen Beitrag. Ich hatte mal ein Buch gemacht über die Football-Zeit, die ich hatte. Ja, das kenne ich auch noch, das Buch. Genau, also und das habe ich auch auf diese Art und Weise gemacht. Ne? Also, ja, so. Das ist eine schöne Möglichkeit. Das ist auch ein super, super gutes Geschenk. Ein Kochbuch. Zum Beispiel, wenn man nicht kochen kann, macht man irgendein anderes Buch. Über irgendwas anderes, was man gut kann. Aber wenn man nicht kochen kann, dann ist so ein Kochbuch gerade gut. Stefan, was kannst denn du gut? Worüber könntest du denn ein Buch schreiben? Ich ein Buch? Oh, gute Frage. Also würde nur aus dem Deckel und aus Deckel bestehen. Genau, blätterst du einmal auf, dann ist es in. Musst du irgendwas Besonderes können. Ja, so unvorbereitet kann ich dir das nicht erzählen. Jeder hat eine besondere Fähigkeit. Echt? Ich kann gut reden. Rudi hat es echt geschafft, ne? Also man muss dazu sagen, er ist ja Fußballer von Natur aus. Ja. Und Fußballer sind ja die Heue, Susen des grünen Rasen. Und jetzt geht das wieder los. Es war so gewesen, dass er wirklich, er fragte mich halt, was beim heutigen Training passieren wird. Und ich habe gesagt, Lauftraining, Intervall, ne? Ja, das heißt wirklich. Drei Runden auf Zeit um Platz, kurze Pause, dann eine Runde um Platz, Pause, noch eine Runde um Platz, Pause, dann zwei Bahnen, Sprint, Pause, nochmal zwei Bahnen, Sprint, Pause, nochmal zwei Bahnen, Sprint, Pause, dann eine Bahn, Sprint, Pause, eine Bahn, Sprint, ja, und als er das gehört hat, war er schon ziemlich genervt und hat rumgemeckert und er hat es sogar geschafft, dass ich vergessen habe, die Aufwärmung mit den Liegestützen zu bereichern. Das hat er echt hingekriegt. Ja. Ich dachte, aber die Liegestütze sind so toll. Warum lässt du die weg? Ja, habe ich, weil er halt so rumgemosert hat. Da dachte ich, scheiße, ey, wenn ich es wenigstens hinkriege, dass er mitläuft. Ja. Und dann hat er schon gesagt, nach dem Laufen können wir aber aufhören mit Training. Und eigentlich geht es ja nach dem Laufen dann erst richtig los, weil dann kommt das technische Training. Aber wir haben es durchgezogen. Also ich glaube, zweieinhalb, wie viele Stunden haben wir trainiert? Zweieinhalb? Zwei? Ein bisschen mehr als zwei Stunden, ja. Und dann muss ich sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich hatte nämlich, ich habe natürlich netterweise Trainingsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen und das möchte ich an der Stelle, möchte mich auch nochmal bedanken. Ich gucke gleich nochmal raus, weil ich würde dann gerne die Webadressen dazu nennen. Und zwar, ja, Stefan, du warst ja beim letzten Mal dabei, um jetzt mal kurz die Zeit zu füllen. Richtig. Und hast ein Video aufgezeichnet mit deiner neuen Kamera. Ja. Sehr, sehr cool. Also, das hat, hat uns sehr gefallen. Hat dem Coach geholfen. Du hattest das ja einen Tag später geliefert, nicht? Das war sehr unterhaltsam. Vielleicht werden wir es ausschnittweise mal... Als Video im Blog stellen. Genau, bei YouTube. Ja, kannst du gerne machen. Jetzt muss ich mal ganz schön... okay, pass auf. Und zwar, das eine, wir haben für das heutige Intervalltraining, was wir gemacht haben, haben wir vom Kraft- und Fitness-Shop eine Stoppuhr... und eine Intervallstoppuhr zur Verfügung gestellt bekommen, die das Training unheimlich erleichtert hat. Da kommt auch nochmal ein Bericht darüber, weil es ist wirklich ein praktisches Ding. Und zwar unter www.kraft-fitness-shop.de passt ja zum Thema Online-Shopping aus der letzten Sendung. Ja, zum Beispiel. Wie die Faust da fällt mir, ich habe leider auch so viele Webadressen nicht im Kopf. Und das Zweite, was wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben, das war ein Medizinball. Der kaputt gegangen ist. Genau, da gab es ein kleines Problem, aber... Ein 6-Kilogramm-Ball. Genau, ein 6-Kilogramm-Ball. Und zwar www.haest.de, also haest.de. Wir haben uns freundlicherweise Medizinball zur Verfügung gestellt, mit dem wir halt so ein bisschen intensiveres Training durchziehen wollen. Auch da kommt noch ein Bericht drüber. Weil vielleicht will der ein oder andere halt auch mal ein paar Stunden auf dem Sportplatz verbringen. Dann wäre das eine gute Möglichkeit. Also. Und ich weiß, dass wir sportinteressierte Leute auch im Blog haben. Auch Football-Interessierte? Ich gehe da eher Richtung Axel. Mhm. Oh, du fährst in die falsche Richtung. Joggen, Laufen, ja, okay, ist ja auch Sport. Ne? Okay. Also, ja. Und ich weiß so, dass du ja auch sportlich interessiert bist. Ja. Alles, was im Fernsehen kommt. Naja, absolut. Ich weiß, Stefan, dass dein Sport über das im Fernsehen hinausgeht, aber echt? Das müssen wir hier im Blog ja nicht ausdiskutieren. Okay, weißt du nicht, wovon du redest, aber sehr egal. Also, nein, du wolltest ich möchte nur mal sagen. Okay, also, dann machen wir mal weiter. Stefan, Schulter sind breiter als dein Kopf. Ach so? So. Und das ohne Football. Genau. Und mich auch. Genau. Ja, aber wenn ihr sportliche Tipps für René habt oder für Rudi, wenn er sagt... Ich brauche keiner. Genau, Rudi braucht keiner. Aber ich denke mir, eigentlich, Rudi, wenn du wüsstest, dass mein Vorhaben eigentlich war, dass das Training, was dann im Wechsel kommt, sprich nicht das Lauftraining, härter sein soll. Nein, aber wenn ihr sagt, René, hier hast du mal einen Tipp, quäl doch mal Rudi da. Ja, genau. Dann schreibt uns doch einfach. Genau, schickt mir doch einfach mal Tipps, wie ich den Rudi richtig quälen kann. Genau, weil ich glaube, bis jetzt war das alles Kindermist. Bis jetzt war es nur Spaß. Genau. Schickt ihm mal ein paar gute Übungen. Vielleicht seid ihr ja selber Football begeistert. Oder andere Sportarten. Leichtathletik ist natürlich eine sehr, sehr gute Vorbereitung für Football. Ein sehr gutes Thema, weil Berlin, Leichtathletik. August. Ich dachte, du sagst jetzt die Kontaktmöglichkeiten, wenn ja, du jetzt schon sagst. Aber du hattest gerade das Stichwort Leichtathletik. Dann hängen wir Leichtathletik hin dran und du sagst, okay, Erst die Kontaktmöglichkeiten. Weil der Stift schon bei allen Leuten bereit liegt. Ja, genau. Also, per E-Mail, da braucht er keinen Stift. Tanz doch mal vor. Genau. Das war blog@juba.de. Schreibt uns eine E-Mail. Oder nutzt das Kontaktformular im Blog, beziehungsweise die Kommentarfunktion. Schreibt eure Fitness-Tipps oder alles andere, was ihr loswerden wollt, an uns. Oder, mach doch mal ein paar Football-Geräusche. Da gibt es ja immer so schöne Rufe, genau. Blue it for. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Das klingt wie so Opernsänger. Mi, mi, mi. Haben die doch immer gerufen. Ich war dabei. Ach so, nein. Mi, ja, die singen. Ja, die singen. Die schreien ju, genau. Ja. Damit signalisieren sie, wer den Ball fängt. Genau, und zwar macht man das aus dem Grund. Für die Leute, die jetzt kurz mitraten wollen, habe ich die Pause gelassen. Ja. Warum macht man das wohl? Warum schreien die so? Sie haben Helme auf. Ja. Durch die Helme hört man schlecht. Und deswegen muss man halt besonders laut rufen. Ich dachte, wir sind alle tau. Und dieses ruft man halt, weil du hast eingeschränktes Sichtfeld. Ja. Und wenn jetzt beide mit eingeschränktem Gesichtsfeld auf den Ball zusammenrennen, knallen die zusammen. Und deswegen ruft halt der Spieler, der sieht, dass er den Ball nicht kriegt. Und dann weiß der andere, okay, alles klar. Okay. Deswegen ist es so laut auf dem Footballfeld, weil alle einen Helm aufhaben. Ja, aber okay. Das ist ja dann wurscht. Ja. Okay. Ja, die Telefonnummer haben wir noch vergessen. Und zwar ruft an, wie Marco und Anja, unter 030 für Berlin 202-368-03. So. Und hier gibt es schon wieder Störgeräusche. Aber das ist auch die Überleitung zum nächsten Stichwort dann. Aber machen wir erstmal Leichtathletik. Und dann, Das ist schon das nächste Stichwort. Ich wollte nur sagen, im Sommer ist die Leichtathletik WM. Genau. In Berlin, im Olympiastadion. Ja. Letzten Augustwoche. Und leider ja genau zu der Zeit, wo unsere Party stattfinden soll. Ja. Und es sieht sehr schwierig aus mit einem anderen Termin. Ja? Ja. Das ist schlecht. Aber dadurch, dass es ein jährliches Event ist, vielleicht beim nächsten Mal. Na gut. Mal gucken. Also, wie gesagt, wir sind da noch dran, aber es sieht nicht gut aus. Mhm. Ja. Na gut. Wenn ihr noch keine Einladung erhalten habt, dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Dann braucht ihr euch nicht wundern, weil wir haben keine verschickt. Ja, wir haben nur begrenzt Plätze. Ja. Begehrte Plätze. Ja. Also wir feiern wieder auf diesem besagten 5000 Quadratmeter Wassergrundstück. Hm. Ja. Ist Rudi da auch dabei? Rudi ist auch dabei, ja. Na gut. Und wir haben sogar ein Geburtstagskind dann zu dem Zeitpunkt. Ach so? Hm. Aber wird nicht verraten. Nö. Okay. Wird dann dort auf der Party. Ja, ach so, ja, war doch letztes Jahr ähnlich. Ja, ähnlich. Ja, zufällig ist es, glaube ich, sogar derselbe Termin, oder? Kann es sein? Ja. Nein, das kann ja nicht sein. Na, dann war es ein Tag später oder früher. Geht ja nicht, wenn wir jedes Jahr können wir nicht am selben Tag feiern. Stimmt. Stefan, du sagst es. Ja. So, dann sind wir mit Leichtathletik wieder durch. Das nächste Stichwort war das Gedudel. Wir hören jetzt ein bisschen Musik. Ach so. Oder? Aber richtige Musik. Die Zeit? Sagen wir die Zeit. Ja, ja. Habe ich eine gute Uhr? Ja, du hast sowas rausgesucht, guck doch mal nach. Ja, und zwar heißt das Lied, ist irgendwas von www.mivio.com, music.mivio.com. Ich will jetzt auch nicht einfach was rausfischen. Ich würde sagen, ihr hört einfach rein, was für ein Lied das ist, findet ihr auf den Shownotes unter blog.juba.de und ja, wir hören uns gleich wieder nach diesem tollen Song. Blog.juba.de. pieces of somebody else. Get my money from the cash machine. Roll my eyes and search for some meaning. Now a girl with the ripped tee glances at me like I'm underdressed for her high society. Making my way across the slippery floor. Note to self, never go out. So, wir sind zurück. Außer Musikpause. Ja. Ich muss ja zugeben, wir haben gerade andere Musik gehört. Als, deswegen weiß ich auch gar nicht, ich habe gar nicht zugehört. Was war das für ein Song? Aber Rudi hat doch gesagt, wir haben die Musik gerade gespielt. Ja, Rudi haben wir reingelegt. Ach so. So eine Aufzeichnung. Er hat es nicht gemerkt. Er hat es nicht gemerkt, ja. Wir können ja zugeben, wir schummeln. Also, ich kann nur laufen. Ja. Aber sowas ähnlich hatten wir mit Yvonne auch schon. Meckerst du schon wieder rum, ja? Geht kleine Mund. Übrigens habe ich dir gesagt, dass es beim nächsten Mal 3 Runden um Platz geht. Haben wir heute auch gelaufen. Rudi bringt nächstes Mal einen Krankenschein. Ja, ich sehe es schon kommen. Weißt du, das wird immer erst dann von Stefan auf Videokamera aufgenommen, ja, wenn wir wenig machen. Ne, das war ja abgesprochen. Aber das Video doch, ich werde mal gucken, ich schneide da mal ein bisschen was raus, ich kürze es mal so ein bisschen ein, so dass man da irgendwie auf 5 Minuten kommt und dann können wir das irgendwie mal online stellen. Ja. So ist das. Weil vielleicht ist das dann unser Beitrag dazu, die Karriere. Unsere Leser, Zuhörer und Community, die sich um uns gebildet hat, zum Sport anzuregen. Ach so. Bei Sport. Unser Fitnessprogramm. Sag mal schnell einen Slogan, einen guten, was Sport macht. Sport macht stark. Ja. Nee, Sport macht müde. Das sowieso. Ja. Genau. Guck mal auf deinen Zettel, was da noch toll steht. So, da steht erstmal nichts drauf. Doch, du bist doch Fan der Simpsons, oder? Nein, nicht mehr. Ich musste ja, als wir hergezogen sind, glaube ich, musste ich meine komplette Simpsons-Sammlung entfernen. Aber Luca ist ein Simpsons-Fan. Nein. Doch, der war begeistert von dem Glas, was er hat. Jetzt hättest du Rudi noch den Jugendamt auf den Hintern. Warum? Ja, weil Simpsons ist doch nicht für sein Alter. Warum? Gut, Luca ist schon 14 jetzt. Müssen ihn jetzt irgendwie da rausholen. Ja, genau. Rudi ist ja auch schon 58. Okay. Genau. Nee, aber trainiert noch. Nee, ich war wirklich Simpsons-Fan. Ich hatte jede Folge auf Videokassette. Als wir aber umgezogen sind, musste ich unter den Augen von Julia meine komplette Simpsons-Video-Sammlungs-Aufzeichnungsgeschichte entsorgen. Und du hast ein TomTom-Navigationsgerät, weiß ich. Jetzt bin ich hier. Julia. Stimmt, hast du es geschenkt bekommen? Ja. Habe ich dir das geschenkt? Nee. Genau, da erinnere ich mich ja. Es gibt natürlich noch Navigon und. Aber TomTom ist das Beste. Nein, TomTom war unser Favorit, wir haben uns natürlich auch informiert. Genau, ja. Und im Zusammenhang mit den Simpsons, da gibt es jetzt. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal klarstellen, dass TomTom hier nichts sponsert. Nein. Navigon finde ich geil. Navigon? Was gibt es noch für Navigationssysteme? Von Medion gibt es auch welche. Medion ist auch cool, super cool. Hatte ich mal früher. Becker ist auch sehr cool. Und Falk, auch sehr geile Navigationsgeräte. Ja. Okay, jetzt haben wir das geklärt mit den Navigationsgeräten. Also kann uns hier keiner Schleichwerbung vorwerfen. Überhaupt nicht. Die Coca-Cola schmeckt aber gut. Nein, ist Pepsi. Okay. Ja, nee, was war, wo, du hast jetzt Navi und Simpson und jetzt finde ich auf den Zusammenhang gespannt. Erzähl doch mal den Zusammenhang, den weißt du. Und zwar gibt es Navigationssysteme, die mit der Stimme von den Simpsons sprechen. So sieht's aus. Homer Simpson, kannst du den jetzt runterladen? Ja, aber das geht doch für alle anderen Geräte auch irgendwie so mit, Schröder. Meine Mutter hatte irgendwie, was hat sie mal erzählt? Wolfgang Schröder? Nee, wie heißt das? Das war Wolfgang Schröder? Wie heißt denn der Wolfgang Schröder? Heißt doch nicht der Bundeskanzler. Wie heißt der? Gerhard, ja. Aber gut, Gerhard. Ja, wir sind politisch auf dem neuesten Stand. Ich habe übrigens beim Wählen die Liste vergessen, ganz auszuklappen. Habe gar nicht gesehen, dass da noch mehr sind. Du warst wählen? Wann war denn Wahl? Europawahl. Ach so. Warst du auch da? Ich? Wo da? Ich war zu Hause, ja. Nee, hast nicht gewählt? Nein. Echt? Wir sind extra hingefahren. Liegt noch in meinem... Schrank. Ah, da hast du ja was verpasst. Die Liste war so lang. Ja. Ich hatte einen Beitrag drüber gemacht, aber ich dachte, ich will nicht alle Buchstaben im Blog verschwenden. Ja. Nee, die war ja, wirklich extrem ein langer Beitrag. Also, und ich habe gehört, die unteren Namen sollen sehr lustig gewesen sein. Ach so. Hm. Und ja, da wusste man schon, wenn man, wenn die Leute nicht lange in der Kabine waren. Ja, ich hatte Leo mit in der Kabine und ich habe schon darauf gewartet, dass er sagt, Papa, warum machst du ganz oben ein Kreuz? Ja. Ich habe natürlich nicht ganz oben ein Kreuz gemacht. Sondern den hast du natürlich nicht mit in der Kabine. Ich habe ihn falsch rum in der Hand gehabt. Ach so. Doch, nee, Leo war Mitte gewesen. Echt, aber, darf man das denn? Ja, jetzt kommt's. Sehr gute Frage. Ja. Marc hat mir erzählt, dass seine Tochter, die ist keine 4 Jahre, durfte nicht mit, da haben die Wahlhelfer gesagt, nein, sie darf nicht mit in die Wahlkabine. Finde ich auch richtig. Ja, und zwar Hintergrund ist halt wirklich, dass sie, also ich habe jetzt gerade die Geste gemacht, so dass es totaler Blödsinn eigentlich ist, dass sie ihn beeinflussen könnte und dann quasi zu ihm sagt, Papa, mach mal da das Kreuz. Und sie ist ja nicht wahlberechtigt. Genau, das wäre ja unfair. Ja, ja, also finde ich ein bisschen affig. Aber ich habe die Woche gehört, dass irgendwie... Was? Freie Meinung. Ja, genau, jeder darf seine Meinung. Ich habe zu Leo gesagt, so, wo soll denn der Papa jetzt hier ein Kreuz machen? Ja, mal irgendwo da, frag mal was an. Ja. Papa, da wo die Piraten zu sehen sind. Der Pirat, der sieht doch lustig aus. Die Piratenpartei, ne? Man denkt ja immer, das sind irgendwelche Linksextremen. Das sind aber die, die jetzt so gegen die, was war das, gegen die Schutzmaßnahmen, die Internetpartei, ins Europaparlament eingezogen sind. Sind sie? Haben sie ja ein paar Sitze bekommen. Ich bin politisch total uninteressiert, aber Rudi hat die Biertrinkerpartei gewählt. Das ist ein Ableger aus Schweden. Ja. In Schweden sind sie sehr weit, gekommen. Als erstes und mit unter die führendsten. Da siehst du mal, was lange Autofahrten für Folgen haben. Ja. Hast du unseren Podcast nicht mehr, oder was? Du dürftest eigentlich gar keine Zeit haben, Radio zu hören. Ja. Du, ich habe jetzt auch einen USB-Stick. Oh. Ich bin auf dem neuesten Stand. Ja. Aber übrigens, Bing gibt schon sehr lange. Da haben wir es wieder. Das ist mein Insider. In 3 Jahren twitter ich dann auch eine Runde. Wir haben übrigens, ich habe auch einen Twitter-Account, www.twitter.com/s6523. Ist der neu? Der ist brandneu. Hab ich noch nie gehört. Super Information. Nee, da hatte ich die Woche eine sehr interessante kleine Diskussion oder Unterhaltung. Was flüstert ihr da? Du kannst ruhig ausflüstern. So, wie lange bist du jetzt verheiratet? Ja, aber doch nicht mit Rudi. Nein. Der Julia sagt mir das nachher, wenn Ruhe, so. Wenn Rudi weg ist. Ihr, stimmt, ihr habt ja keine Geheimnisse voneinander. Ich habe ein Foto gemacht, da sieht es aus, als würde Rudi meine Frau küssen. Ja, hast du damit ein Problem? Nö, aber Rudi. Ich habe doch ein Foto. Rudi kriegt damit ein Problem. Ja. So ist das. Wo waren wir jetzt stehen? Jetzt sind wir gerade irgendwie Twitter. Völlig... Ach ja, ich hatte die Woche eine kleine Unterhaltung mit jemandem. Mit wem? Über Twitter. Mit wem? Möchte ich hier nicht sagen. Warum? Kennst du Leute, die nicht wissen, die nicht wollen, dass du... Hast du etwa Geheimnisse vor uns? Ja. Ja, jede Menge. Nee, erzähl mal, was hat denn die Person weiblicher Natur gesagt? Nee, da geht es halt um den Sinn und Zweck von Twitter. Ja. Und sie begreift ihn nicht. Nein, erzähl, du kannst ja jetzt für sie, es war eine Sie, das kann ich ja sagen. Siehst du, dann ist schon klar, brauche ich gar nicht erklären. Oh, fies, ne? Also, das war hart jetzt. Nein. So, jetzt haben wir wieder 10 Zuhörer weniger. Ja, viele Vorurteile bedient. Nein. Jetzt erzähl doch mal, aber es geht mir ehrlich gesagt auch so, sag doch mal, warum muss man twittern? Man muss ja nicht twittern. Lies doch mal aus deinem Twitter-Account irgendwas vor. Okay, pass auf, ich lese mal aus meinem Twitter-Account vor, ja? Jetzt. Fahre jetzt heiraten. Fahre jetzt heiraten, genau. Genau. Fahre jetzt heiraten, ist also, zum Beispiel eine Nachricht. Ungefähr 2 Stunden her, fertig mit Training, jetzt freue ich mich auf einen ruhigen Abend mit Freunden. Vorher noch mit dem blöden Stefan Podcast aufzeichnen. Nee, das steht da nicht dran. Ich weiß nicht. Wir haben ihn zur Trauung gefahren. Ja. Und er hat Twitter. Eine Viertelstunde vorher mit seinem Chef noch getwittert. Ja. Nein, man twittert doch nicht mit einer Person. Mit der ganzen Welt? Man twittert mit der ganzen Welt und ich habe nicht mit meinem Chef. Ich glaube, wen interessiert denn sowas? Mein Chef weiß gar nicht. Wenn du schreibst, fahr jetzt so. Das kann ich dir ganz genau sagen. Es interessiert genau 159 Leute. Ja, wenn die zufällig deinen Account lesen. So, pass auf. Nein, das ist doch so. Twitter funktioniert so. Ja, es ist ein Blog, ne? Ja. Twitter ist wie ein Blog ist viel cooler. Ja, ein Blog ist natürlich tausendmal cooler, ja. Aber Twitter ist wie ein Blog. Ja. Ich habe die Möglichkeit, 140 Zeichen zu twittern. Das ist immer blöd. Das kommt aus der SMS. Ja. Ne? Weil Twitter ist halt auf SMS gemacht. Das heißt, ich habe SMS ja. Und sofort konnten alle Leute, meine Freunde, das lesen. Ja, schön. Ne? Deine Freunde. Also doch nicht für den ganzen Welt. Eingegrenzter Freundeskreis. Ist ja auch, es können alle lesen, aber folgen tut man dann nur bestimmten Leuten. Also. Und jetzt, ja, ich twitter natürlich nicht nur sowas, ich twitter ja dann auch interessante Sachen. Ich habe ja gerade ein Video gezeigt, was ich sehr unterhaltsam fand, das twitter ich. Oder was haben wir hier? Tolle Gadgets, die ich entdecke, twitter ich. Mhm. Ja. Aber gibt es keine Alternative, die woanders bekannt zu geben? Na klar, man könnte es blocken, aber... Weil du könntest auch eine Link da machen. Auf deiner Homepage. Ja, dann, ich twitter. Also, das ist dann altmodisch. Ja, also der Vorteil ist wirklich bei Twitter gegenüber einem Blog. Wenn ich über jeden Scheiß einen Blog-Eintrag machen würde, ja, ne? Ein Blog-Eintrag muss schon eine bestimmte Länge haben. Ich könnte jetzt auch so, es sind ja nur Statusmeldungen. Hm. Und es also, ist du berichtest doch auch viel Familiäres. Na, viel das ist dann nicht. Für die Familie, oder was? Nee, Familiäres. Was, also, ich habe mit der Heirat, ne, weil also die Leute, die mich kennen, die dürfen halt wissen. Ja. Jetzt haben wir wieder 10 Zuhörer weniger. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel auch getwittert, dass ich Facebook nicht verstanden habe. Ne? Das, da kann ich vielleicht nachvollziehen, wie das jetzt mit Twitter geht. Also ich habe mich bei Facebook angemeldet, weil ja diese Facebook-Applikationen immer so hochgehalten werden. Hm. Und ich verstehe, also wird immer gesagt, mit Facebook-Applikationen kann man Geld verdienen, richtig gut. Ja. Und warum nicht was machen, womit man gut Geld verdienen kann. Hm. Ne? Und deswegen hatte ich mir mal angeguckt, wie so Facebook-Applikationen aussehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe Facebook nicht. Ich weiß zwar, was Facebook ist, aber bin da auch nicht angemeldet. Du bist ja jetzt angemeldet. Ich bin jetzt angemeldet. Ich habe es mir angeguckt, das ist sehr clean, also sehr sauber, klar strukturiert. Spricht mich optisch sehr an. Aber genau das ist der Punkt, an dem ich gekommen bin. Einfach nur eine Social Community, oder? Genau, das ist es. Social Community, da kann man mir vielleicht auf unseren Podcast hinweisen, indem wir über die Social Communities mal berichtet haben. Ja. Kannst du dich entsinnen, welcher das war? Ja, da waren wir am Beast of Center, aber die Folge weiß ich nicht. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ne? Nee, und ist genau das ist es. Es ist sowas wie Stay Friends, es ist sowas aber wie Crossing. Muss man denn dabei allen Diensten angemeldet sein? Eigentlich muss man sich doch für ein, zwei festlegen. Ja. Also ich habe mich angemeldet, um es mal anzugucken. Ne? Und? Ich habe auch nach Leuten gesucht, habe da keine gefunden. Also von daher, diesen Social-Community-Effekt hat es gar nicht. Also brauchst du da, wirst du wieder vernachlässigen. Ja, werde ich nicht weiter verfolgen. Wenn, sollte ich auf einen Artikel mal irgendwo im Internet stoßen, wo es erklärt wird und ich dann sage, ah, okay, ich habe es beim Angucken halt nicht richtig verstanden und es macht für mich aber Sinn. Aber der Name Facebook ist natürlich wieder, sieht man wie den Vorteil der englischen Sprache. Wenn Deutsch würde es total blöd klingen. Gesichtsbuch. Ja. Aber das klingt doch in Deutsch auch scheiße, wenn man es VZ nennt. Ja. Was heißt denn VZ eigentlich? Verzeichnis? Verzeichnis, oder? Ja. StudiVZ, Studienverzeichnis. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, Facebook. Es gibt ja noch andere Communities, da können wir mal ein Spiel machen. Was für ein Spiel? So lange die Communities sagen, immer abwechselnd, bis einem nichts mehr einfällt. Wollen wir? Okay, machen wir. Okay. Dann, wir nehmen auch die wir schon genannt haben. Ja. Willst du mitspielen, Rudi? Du kennst dich doch total im Internet aus. Und zwar, wir nennen jetzt so lange abwechselnd Social Communities. Okay, ich glaube, ich erkläre Rudi nachher mal das Wort Social Communities. Okay. Ja, okay, dann fangen wir an. Facebook. Crossing. Crossing, für die es nicht wissen, ist Xing. Xing. Xing. Ja. Xing. Gut, dann sage ich StudiVZ. Yappi. Yappi ist auch eine Social Community. Ja, den hätte ich nicht gewusst. Okay. MyVZ. SchülerVZ. Jetzt könnte ich sagen HaustierVZ, aber nein, es gibt es garantiert nicht. Stay Friends. So hört sich richtig cool an, Stay Friends. Wenn ich eine Mail von denen kriege, finde ich es immer scheiße. Oliver Thiel steht da mal in der Mail. Genau. Ich den kennst du auch. Dabei waren wir doch gar nicht in einer. Sagt nichts Böses über Oliver Thiel. Der hat da eine schöne Community hochgezogen. So, weiter. Oh Gott, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Warte mal. Ich habe so viele verlinkt. Du hast viele Sie nach dem Pullern besser wegpacken. Ja, ich wusste, dass so eine Bemerkung kommt. Das ist gut. Den machen wir zur Frucht des Tages. Der Podcast heißt, nach dem Pullern besser wegpacken. Echt schlimm. Aber Episodentitel. So, das hat jetzt aber Chance gegeben. Wer kennt wen? Ah, shit. Wer kennt wen? Das ist auch ziemlich... Ganz bekannt, das kannte ich vorher. Ja, Süddeutsch. Stuttgart, ja. In der Ecke Stuttgart, das ist sehr Saarbrücken. Bekannt. Ja. Hm? Ja. Du bist dran. Eine Social Community. Ja, gar nicht so einfach, ne? Man ja, spricht immer so viel doch davon. Hier, Mr. Wong. Das ist eine Social Community? Würde ich jetzt mal sagen. Dann ist Twitter auch eine Social Community. Ja, ist es ja auch. Ja, siehst du? Natürlich. Habe ich auch gesagt. Hast du Twitter gesagt, ja. Ja. Dann sage ich Tumblr. Was? Nee, das hast du dir ausgedacht. Nein, das gibt. Kannst du mal eingeben? Ja, Tumblr. Da habe ich sogar einen Blog gehabt. Tumblr ist gut, wenn man einen Blog haben will, den keiner kennt. So. tumblr.com. Tumblr. Tumblr. Audio-Video-Blogging und Tumblr. Ja, das ist halt keine Community. Ich habe mich verschrieben, glaube ich, weil das ist doch nur eine Seite, die mich woanders hinschickt. Okay, ah, lass mal gehen. Ja. Dann sage ich. Nee, ist blöd, das ist ein Blogsystem. Okay. Das ist ein Blogsystem. Ja, dann? Sag mal nur Social Media. MySpace. Ja, ganz klar, logisch. Und da gibt es noch eine. Ja, es gibt natürlich auch viele deutsche Ableger. Für Twitter, es gibt einen deutschen Twitter-Ableger. Ja? Ja. Wie heißt der? Habe ich vergessen. Okay, also hast du verpasst. Ja, es gibt Unmengen an Social Communities. Ja. Friendfeed zum Beispiel. Also, man muss sich halt entscheiden, für welche man sich. Aber wieder gut Zeit gefüllt. Und jetzt einige Anmeldungen wahrscheinlich hervor- oder ausgelöst. Ja, ist auch gut. Ja, genau. Wenn ihr bei Facebook oder sonst wo seid, dann sucht einfach nach uns. Connectet euch mit uns. Genau. Obwohl ich muss dazu sagen, ich connecte mich eigentlich nur mit Leuten, die ich auch wirklich kenne. Sowieso. Und nicht so irgendwie, wie ich mal im Internet gelesen habe. Also wenn jemand zum Beispiel einen Kommentar bei unserem Blog abgibt oder so, ist für mich kein Bekannter noch nicht. Nein. Und es ist auch mit Arbeitskollegen eigentlich nur mit denen man zu tun hat. Ja, genau. Die würde ich erstmal nur... Also ich sehe es immer so, aber das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn mich jemand anhaut und sagt, kannst du mal deinem Kontakt mit dem reden? Mhm. Und ich dann sagen muss, naja, so gut kenne ich nicht, dass ich den fragen kann, ob er dir irgendwie ein Vorstellungsgespräch besorgt oder was, dann ist für mich kein Kontakt. Es gibt auch viele, die einfach nur hinter Freundschaften her sind sozusagen. Nee, wollen Netzwerke sind das. Genau. Also bei Crossing ist es ganz extrem, Netzwerke haben meist tausende Bekannte. Ne? Das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, also nicht jeder muss da rein. Gut. René, was hast du noch? Gib mir ein Schlagwort einfach. Ein Schlagwort? Dann mache ich was draus. Ja, weil ich hier noch ein Kind sehe um 22.25 Uhr. Gar nicht, es ist 19.10 Uhr. Ja. Und er sitzt auch da und guckt sich ein Buch an. Okay. hast du die Diskussion um diese RTL-Doku Erwachsen auf Vogel mitbekommen? Ja. Das hatte ich mir mal vor Wochen als entsetzt. Stichwort aufgeschrieben. Also ich kann entsetzt, als ich gesehen habe, dass es Puppen sind. Ja. Das waren ja Puppen, die betreut haben. Am Anfang? Ja. Nein, also ich verstehe die ganze Diskussion ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also wir haben überlegt, wir würden unser Kind nicht weggeben, unser Säugling quasi, es sei denn, das Geld stimmt. Was? Nein, natürlich nicht. Nein, es geht gerade um... du hast nicht zugehört. Hör den Podcast an. Stattdessen sitzt du da mit der Wii-Fernbedienung und macht komische Bewegungen. Genau, weil die anderen, die hier nur zuhören, spielen gerade mit der Wii. Und ich spiele jetzt Mario Party. Das kann man ja einfach mal sagen. Aber das kleine Kind sitzt in der Ecke und guckt sich ein Buch an. Wo denn? Und hat sich gerade gefreut. Genau. Nee, ja, habe ich mit. Nee, also ich kann es verstehen. Also du nicht, oder was? Wie verstehen? Die Disco, die Aufregung um die Hände? Echt? Ist doch gut, dass wir jeder eine andere Meinung haben. Nein, also da kann man wenigstens kontrovers diskutieren. Ich hätte die Sendung nie mitbekommen, wenn die alle so viel das darüber gesprochen haben. Ja, das wird und das so ist, genau, das ist genau auch der Punkt. Ich meine, ob man dann vor Gerichte zieht oder nicht. Wie waren die Quoten? Nein, die waren nicht so gut. Nicht? Und die Werbepartner waren wohl auch nicht so gut. Ah, die, also das finde ich erstaunlich, weil, wie du schon sagst, du hättest es nicht mitbekommen, wenn die Diskussion nicht darüber gewesen wäre. Ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, also ich kann es nachvollziehen, ich finde das da so Babys, also schon das eigene Baby jemandem fremd zu geben und dann... Und ich muss mal ehrlich sagen, was versteht man unter dem Stichwort Medienhüter? Medienhüter? Ja. Es gibt doch die Landesmedienanstalten, das sind unsere Medienhüter. Genau. Und die haben diese Sendung, beziehungsweise den Sender gerügt für diese Sendung. Ja, aber weißt du, wie es läuft? Mit den Landesmedienanstalten, wenn dir irgendwas nicht passt, wenn das wirklich an die Landesmedienanstalt, die Landesmedienanstalt prüft es und rügt es dann. Also das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob die Strafgelder vergeben können oder so. Also wenn immer dir irgendwas in den Medien scheiße aufstößt. Ja, aber verhindern tun sie doch eh nichts. Ja, können sie ja nicht. Auf welcher Grundlage? Ja, was brauche ich denn da Medienhüter? Ja, sie machen aber darauf aufmerksam. Und das ist ja manchmal auch blöd. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Hätten die da nicht so ein Theater um die Sendung gemacht? Ne? Aber ich sag mal so, vielleicht haben sie Werbung für die Sendung gehabt, also ich, aber letztendlich ist es so fürs Image nicht gut. Ich habe die erste Sendung gesehen und ich habe nach der Hälfte aufgehört, weil ich habe viel früher aufgehört. Ich fand es langweilig. Ja, ich fand es auch langweilig. Genau. Also ich habe es ja auch angeguckt, weil das gewesen da umso groß war. Ne? Genau. Und ich habe es dann auch abgeschaltet, weil es war uninteressant. Langweilig. War nicht gut. Genau. Lief auf RTL, ne? Richtig. ProSieben macht besseres Programm. Naja, gut. So. Muss ich es dann doch sagen. Doch. Als ehemaliger Münchner. Ich habe durch Zufall bei einer Geburtstagsparty auf der Leo eine Frau gesehen, wo ich dachte, die habe ich doch, kenne ich irgendwoher. Und ich kam nicht drauf und dann habe ich halt mit den Eltern des Kindes, was gefeiert hat, gesprochen und haben mir den Namen gesagt und dann wusste ich es. Ich kannte sie auch im Fernsehen. Ah. Und habt ihr euch unterhalten? Nee, ich habe mit ihr gar nicht gesprochen, weil mir ist schon mal passiert, dass ich auf der Straße eine Frau gesprochen habe, wo ich der Meinung war, ich kenne die. Also, bist du mit ihr verheiratet? Ich wollte es nicht sagen. Und die war, die guckte mich an, die guckte mich ganz irritiert an. Sie war, das war nicht die, die ich dachte, die es ist. Und seitdem spreche ich keine Menschen mehr auf der Straße an, wenn sie mir bekannt vorkommen. Ja. Doch, einen habe ich mal angesprochen, habe ich auch einen Bericht drüber geschrieben, der vor mir weggerannt ist. Mit dem gehe ich in eine Klasse, da gibt es einen Beitrag zu. Achso, ja, ich erinnere mit dem Kinderfoto von mir, ja, glaube ich. Genau. Ja. Nee, und wie gesagt, lustig war gewesen, dass sie auch bei ProSieben arbeitet oder gearbeitet hat, ich sie aber nicht von da kenne. Also wer wem ProSieben nichts sagt, ist ein Fernsehsender. Ja. Es gibt viele Leute, die keinen Fernseher haben. Ja. Natürlich. Die dem GEZ-Mann vor der Nase einfach die Tür zu machen können. Richtig. Wie darf man die GEZ-Leute nicht mehr nennen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Probleme mit der GEZ. Ich auch nicht. Zahlen meine Gebühren. Ja, solange du Geld zahlst, sind wir jetzt nicht. So ist es. Wir haben uns die Freundschaft gekauft. Ja. Naja, ich spiele im Warenleben. Genau. Ist doch ein zeitgemäßes Modell. Ich will es einfach natürlich aufregen. Eben. Ja, René. Dann würde ich sagen, sind wir langsam am Ende dieser Sendung angekommen. Schade, ich könnte noch eine Weile. Das sehe ich. Aber dein Weinglas ist auch leer. Ja, na, dann müssen wir wohl aufhören. So sieht's aus. Weil er muss erst zur Flasche rübergreifen. Jetzt habe ich mir extra den Praktikantenrechner heute angemacht, weil ich dachte, es gibt wieder Sachen zu recherchieren. Der Praktikant. Wir können ja mal gucken, was GEZ heißt. Damit wir wenigstens den Rechner benutzen. Das weiß man doch. Na eben. Das weiß sogar Rudi. Warte auf, wenn Rudi so viel weiß, was heißt ein ARD? Arse, solches Fernsehen. Nee. Überhaupt nicht. Also, mit allgemein hat es gar nichts zu tun. Allgemein ist es gar nicht. Arbeitsgemeinschaft. Arbeitsgemeinschaft. Echt? Ja. Wie weiter? Der BRD. Der öffentlichen Rundfunkanstalten Deutschlands. ARD. Guck mal, siehst du, jetzt können wir wenigstens den Rechner benutzen. Okay. ARD. Wikipedia. Diese Arbeitsgemeinschaft. Gibt es eigentlich noch andere Lexika? Unwissenheit kotzt mich an. Gibt es eigentlich noch andere Lexikas im Internet als Wikipedia? Alpha Wolfram, haben wir ja im letzten Podcast schon erwähnt. Alpha Wolfram? Nee, haben wir gar nicht. Na, Wolfram hier, Alpha Wolfram. Haben wir nicht im Podcast erwähnt, sondern in unserem inoffiziellen Videopodcast. Auf der Fahrt vom. Ach so, ja. Sehr, sehr unterhaltsam. Wo Rudi, wir sagen es jetzt nicht, auf einer 50er Strecke. Nee, darf man das sagen, wie viel Rudi da gefahren ist? 51, glaube ich, war. 49 ist er gefahren. 49 auf einer 50er Strecke, ja. Ja. Nee, weil den Tacho teilt, habe ich mir ja nie gespürt. Ich fand sehr unterhaltsam, den Videopodcast. Wir sollten sowas öfter machen. Aha. Ja. Natürlich hat's auch weil Spaß du natürlich sehr viel erzählt hast dabei. Nee. Du hast mehr erzählt. Nee, ich habe gar nicht erzählt. Du hast erzählt. Echt, hört sich an wie deine Stimme. ARD heißt Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Okay. Also ich hätte es ja anders genannt. Ich hätte es ja genannt ADÖRRDBD. Sagt man denn eigentlich noch BRD? Ja, Deutschland heißt es. Nein, es ist noch immer die Bundesrepublik. Deutschland, nein. Deutschland heißt es. Ist eine, es die Abkürzung ist, BRD. Genau, es ist eine Bundesrepublik. Sie besteht aus Bünden. Aus Bundesländern. Ja. Hat sich nicht aus Bünden, ja? Aus Bünden. 16 Bundesländern. Aus Bünden und Nähten. Ja. Gut. Okay. Aber wir wollen ja nicht politisch werden. Genau. Wir haben uns ja immer geschworen, wir werden unpolitisch. Man muss dann legen, wir sind gleichmäßig, ne? Ja. Gleichmäßig. Was ist denn das für Ruder? Gut, ich würde sagen, dann. Das war's für dich. Ich lege mich auf die Couch, den ich ja besetzt. Wir zeichnen jetzt noch mal Black Story Podcast aus. Achso? Klar, wir nehmen jetzt Rudi hier. Jo. Okay. Ihr könnt ja schon mal anrufen, wenn ihr Rudi öfter hören wollt. Nee, wir sitzen hier auch nicht. Immer einfach Bescheid sagen, wie soll ich Rudi quälen? Das ist doch überhaupt gut. Das ist doch fast wie mit Rab und Elten. Jetzt drehen wir uns im Kreis. Ja. Okay. Nur nicht Elten fernsteuern. Vor allem, du hast auch die Gestalt von Elten. Ich denke von Rab. Hä, wir müssen andersrum. Ja, na gut. Das Gesicht von Raab und den Rest von... Willst du mich verarschen? Hä? Guck mal, jetzt sind sie ja was machen sie Hand denn? In Hand. Wir sollten, siehst du, und, die du hast die, und du hast die Videokamera vergessen mitzunehmen. Ja. Das hätte man. Wusste ja nicht, dass sie hier in VR macht. Doch, warte, du bist so schnell. Aber es gibt auch andere tolle Spielkonsolen. Ja. Ich habe zum Beispiel nur eine PSP. Rein. Ja. Oder Nintendo 64. Ja. Gameboy. Also, wir machen hier keine Werbung. Nee. Mach jetzt. Wenn ihr wollt, dass wir Werbung machen, dann ruft einfach an. Ich bin schnell. Genau. Du musst was machen. Da reden wir nächste Woche drüber. Genau. In zwei Wochen. Wir haben nämlich bald eine Party und da möchten auch einige Sachen bezahlt werden. Zum Beispiel das Grundstück. Ja, das zahlt wieder aus eigener Tasche. Aus der, genau, aus der Flaschenkasse. Aus der Familienkasse. Genau. Gut, dann lass uns nicht künstlich in die Länge ziehen. Ja. Ich muss die Leute jetzt rauswerfen. Genau. Jetzt ist zu Ende. Aus ihr Licht, aus, aus, aus. Genau. Bis wir hören in zwei Wochen. In zwei Wochen. Und in zwei Wochen von Yvonne. Da gibt es dann Informationen zu einem CSI-Event. Also, unbedingt ja. Zuhören. Ey, wir haben noch nie einen Sendung angeteasert. Hoffentlich können wir es versprechen. Jetzt wissen wir ja schon, was definitiv kommt. Dann. Genau. Gut, also in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Und tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Dieses Podcast zum Nachlesen auf blog.juba.de.